Willkommen zur zweiten Folge von Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Nerd-Podcast für den Japanuary. Wir hatten in der letzten Folge geschaut Summer Wars und in dieser Folge besprechen wir kurz The Prince and the Eight-Headed Dragon. Darf ich auch mitmachen? Wenn du möchtest. Ja, ich habe den Film nämlich auch gesehen. Hast du auch mitgesehen, dann darfst du auch mitmachen. Also bei mir ist heute der Nerd. Ich bin der Nerd, hallo. Und ich bin die Freundin vom Nerd. Und ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. Hallo. Hi. The Prince and the Eight-Headed Dragon ist im Gegensatz zu Summer Wars ein alter japanischer Film. Ja. Aus den 60ern. 63. Und es geht kurz gesagt um den jüngsten Sohn, das jüngste Kind von zwei Urgöttern der japanischen Mythologie, der furchtbar entsetzt darüber ist, als ihm mitgeteilt wird, dass seine Mutter ins Reich von Glückseligkeit und Ähnlichem gegangen ist und unbedingt zu ihr kommen will. Und alle sagen immer, nee, kannst du nicht. Also der Papa zuerst, dann kommt er zu seinem Bruder, der in der englischen Übersetzung, die wir gesehen haben, The Crystal Prince ist und aber irgendwie so Herr des Mondes oder ähnliches. Und dann zur Göttin des Lichts, das ist seine Schwester. Amaterasu. Ja. Das ist eine ganz bekannte. Alles klar. Ja. Wenn man sich auskennt, bestimmt. Ja. Ja. Ich bin nicht so bewandert in japanischer Mythologie. Das also die japanische Mythologie ist mit so einigen Figuren ähnlich popkulturell, wie es die griechische ist. Und okay. Amaterasu gehört schon auch mit dazu. Alles klar. Und zu guter Letzt kommt er in ein Land, in dem er auf ein Mädchen trifft, das ungefähr so groß ist wie er, aber ihn total an seine Mutter erinnert. Und die erzählt ihm, dass dieses Land immer wieder heimgesucht wird von einem achtköpfigen Drachen. Und sie wahrscheinlich geholt werden wird, weil dieser Drache immer, wenn er kommt, ein Mädchen mitnimmt aus diesem Land. Und er beschließt dann gegen dieses Ungeheuer zu kämpfen, fängt sich dazu ein fliegendes Pferd, wird unterstützt von dem Kaninchen, mit dem zusammen er schon aufgebrochen ist, mit dem Hasen, und dem Bewohner des Feuerlandes, genau. Der ihn auch schon seit einer Weile begleitet. Und zusammen besiegen sie dann diesen achtköpfigen Drachen. Das Land, das vorher sehr dornig und karg und öd aussah, wird blühend und strahlend und bunt und schön. Und seine Mutter taucht auf und sagt, und das hier ist das Reich. Und also ihr Reich. Und er kann jetzt da bleiben und dafür arbeiten, dass alle da drin glücklich werden. Ich bin auch jetzt nicht so firm mit der japanischen Mythologie. Und ich finde die japanische Mythologie zum Teil sehr kryptisch. Weil da sehr stark in Sinnbildern gesprochen wird. Und grundsätzlich asiatische Mythologie ist, glaube ich, sehr, sehr verschlüsselt und hinter Bildern versteckt. Was wir in dem Film hier haben, ist die klassische Heldenreise. Ja. Also wirklich, er bricht auf mit einem Ziel, kommt von Ort zu Ort, bekommt eine Prüfung gestellt, geht stärker aus der Prüfung hervor, bekommt ein kleines Item mitgegeben, das ihn auf seiner nächsten Station dann unterstützen soll und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz klassische Heldenreise, die hier erzählt wird, wo, glaube ich, 99% aller Mythen und Legenden auf dieser Heldenreise eben auch basieren, weil du brauchst halt irgendwo eine Identifikationsfigur. Ja. Und das ist eben hier der kleine Susanoo, wie er eben auch heißt. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, ist eben die Geschichte von Susanoo und Kushinida Hime. Und das ist eben dieses kleine Mädchen. Die heißt hier, wir haben den auf Englisch geguckt. Ich habe ihn letztes Jahr schon mal auf Japanisch gesehen. Sie heißt hier Little Princess. Mhm. Wahrscheinlich in Anlehnung an ihn, der Little Prince ist. Aber das ist eben so seine Belohnung am Ende des Tages, dass er eben dieses Mädchen dann erobert und seine Mutter zurückbekommt. So, genau. Ja, was ist dir besonders aufgefallen? Also ich fand den Stil wahnsinnig schön, den Zeichenstil. Es ist halt 60er Jahre. Es hat mich in den ersten Sequenzen, wo man nur sehr viel Landschaft und Blumen sieht und so ein paar Igelchen, die durch die Gegend laufen und dann ein Hase, der vom Tiger verfolgt wird, sehr erinnert an die kleine Maulwurf-Filme. Ja, doch. So, also weil es ist einfach sehr flächig. Es wird auch nicht versucht, irgendwas als 3D durch Schattierung oder sowas darzustellen. Es ist einfach ganz flächig und sehr klare Formen, sehr gerade, runde Formen auch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Stil her. Also ich war gleich so, oh, der Tiger sieht sehr kuschelig aus, der am Anfang da auftaucht und das am Ende. Den will ich haben und in den Arm nehmen und drücken, bis ihm die Luft wegbleibt. Ja, Elmira. ähm, Genau, dann fand ich spannend, dass er diesen Hasen als Begleiter hat. Das ist jetzt, ich sag mal, für unsere europäischen Verhältnisse eher ein ungewöhnliches Tier als Begleitung. Also wir haben Hasen jetzt in der europäischen Mythologie selten mit irgendwelchen besonderen Eigenschaften versehen und ihnen zugeschrieben, dass sie irgendwie klug oder schlau oder irgendwas sind. Na, also es gibt den Feigenhasen, der kommt hier in dem Film auch zu tragen. Und im japanischen Glauben ist der Hase auch ein heiliges Tier eben. Es gibt den Hasen auf dem Mond. Genau, also es gibt verschiedene. Allein, wir machen jetzt hier keine Mythologiestunde, das würde zu weit führen. Ja. Wir sind hier im Japanuary und nicht im Mythologuary. Das hast du aber schön gesagt. Ja. fand ich jedenfalls ungewöhnlich. Ja. Also ich hätte eher gedacht, dass er sich, also der Susanoo verbrüdert sich eher mit dem Hasen als mit dem Tiger. Was jetzt für diese Figur am Anfang erstmal ungewöhnlich erscheint, weil er so ein bisschen so ein Hau-drauf-Typ ist. Also er ist sehr stark und seine Problemlösung besteht darin, die Bösen erstmal zu vermöbeln. Also Susanoo ja, der Hase im Gegensatz nicht. Er ist schon sehr zurückhaltend und schüchtern. Schon sehr zurückhaltend und schüchtern und kommt gar nicht freiwillig mit. Er stolpert ja in das Boot rein am Anfang. Ne? Und das ist ganz witzig. Genau. Und wandelt, aber der geht auch eine Entwicklung durch. Also von diesem feigen, ängstlichen Tier hin zu einem Helden, der auch durchaus dann unterstützen kann. Ich habe ihn eigentlich eher mal so ein bisschen als Comic Relief empfunden. So wirkt er eindeutig, auch durch die Stimme, die ihm im Englischen gegeben wird, die ist ja so ein bisschen quietschig und nee, also der Hase ist auf keinen Fall ein Haut drauf, sondern wirklich Susanoo, der dann eben mit seiner Kraft manchmal nicht weiß, wohin, also auch auf die Nachricht, dass seine Mutter weggegangen ist, reagiert er erstmal damit, dass er alles kurz und klein schlägt an seiner Heimatstadt. Und tatsächlich, der Hase ist ja mitgekommen, damit er nicht beim Tiger bleiben muss, ohne den Schutz von Susanoo, was irgendwie und so. Und genau, Susanoo muss auch lernen, also es wird ihm auch immer wieder bescheinigt, er hat zwar ein gutes Herz, aber er ist halt sehr unbesonnen. Ja. Und macht Dinge nicht aus böser Absicht, aber hat auch nicht mit viel Verstand in der Regel, was sich ändert während des Kampfes gegen den Drachen. Also da fängt er halt wirklich an, vorauszuplanen, den Drachen betrunken zu machen mit Wein, nimmt sich einen Kopf nach dem anderen vor, versucht auch die zu verknoten zwischendurch und ähnliches und täuscht Manöver vor, um sie dann wieder auszutricksen. Also da wird er dann überlegter im Kampf letzten Endes. Ich finde so Vergleiche, die man ziehen kann zu Dragon Ball und Son Goku noch ganz spannend. Da wo Son Goku zum Teil noch sehr kindlich ist und sehr unschuldig, ist Susanoo zwar sehr abgeklärt und sehr zielgerichtet, aber beide haben so einen sehr ähnlichen Kampfeswillen. Mhm. Also auch so dieses, sobald erstmal irgendwo ein Ziel da ist, darauf dann auch hinzuarbeiten und den Gegner auch so lange zu bekämpfen, bis er besiegt ist. Manchmal auch blind, also gerade der Kampf gegen diesen Feuergott in dem Dorf, da hat er einfach erstmal keine Schnitte, bis der Hase eben diese Wasserkugel auspackt. Ja. Und also da wirkt er auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ziellos oder so ein bisschen strategielos auf jeden Fall, ja. Also es ist so dieses, ich hau so lange drauf, bis der Gegner unterlegen ist, weil er davon ausgeht, dass das immer klappt, also dass man keine andere Strategie braucht als draufhauen. Und da würde er beim Feuergott scheitern auf jeden Fall. Da rettet ihn der Hase mit diesem Item, das er da bekommen hat, mit dieser Kugel. Aber das ist halt auch tatsächlich so dieses, auch als er zu seinem Bruder kommt, zu diesem Crystal Prince am Anfang. Gut, da ist ein Kriegsgeneral, der irgendwie glaubt auf jeden Fall, dass Susanoo aus feindlichen Gründen da ist. Und sagt, wo ist deine Armee und überhaupt und sowas. Und Susanoo versucht einmal zu widersprechen und dann sagt aber der, nee, das stimmt alles nicht und so. Und dann fängt er da an, alles kurz und klein zu schlagen. Ja. So, und redet auch nicht mit seinem Bruder. Und der Bruder kommt auch nicht dazu, einzuschreiten und zu sagen, so, lieber Kriegsgeneral, das ist mal gut, ist ja schön, dass du vorsichtig bist oder so. Da wird erstmal alles kurz und klein gehauen. Wobei ich glaube, das ist so ein Motiv, also wenn man jetzt nochmal die altgediente griechische Mythologie zu Rate zieht, das hat auch ganz oft so Charaktere, die erstmal keine Gefangenen machen, maximal hinterher Fragen stellen und eher so aus Eigennutz handeln. Mhm. Und ich glaube, das ist Susanoo, der lässt sich einfach erstmal so nichts sagen. Also auch von den Leuten in seinem eigenen Dorf, die ihm sagen, na, du bist viel zu klein, du kannst da nicht rüberschwimmen. Er versucht ja auch am Anfang selber rüber zu schwimmen. Und ich finde die Figur in sich einfach sehr konsequent, weil sie im Gegensatz zu einer echten Filmfigur oder einer modernen Geschichtsfigur sich nicht entwickeln muss, sondern nur die Story vorantreibt. Susanoo ist nichts anderes als das Plot-Device für diesen Film. an deren Handlung, an deren Handeln sich die Handlung entlang spinnt. Und da finde ich die den Vergleich zu Son Goku dann wieder sehr gut, gerade den Dragon Ball Z Son Goku, der exakt die gleiche Entwicklung macht. Immer wieder stärker werden, immer besser werden, um den nächst größeren, stärkeren Gegner zu besiegen. Mhm. Und das ist die gleiche Dynamik, wie es hier eben, lass mich lügen, 20, 25 Jahre vor Dragon Ball eben, was hier schon gezeigt worden ist. Also, dass hier eine Figur ist, also im Grunde genommen, Son Goku, klar, stammt aus der chinesischen Mythologie, die Figur, ist ja der Affenkönig aus der Reise nach Westen, aber also diese Dynamik der Figur, die findet sich dann doch eher in der japanischen Mythologie, in der Shinto-Mythologie wieder. Das finde ich sehr spannend. Also mir ist wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe den sehr gerne gesehen. Ist seit langem mal wieder was anderes. Im Vergleich zu, also ich gucke ja seit wir zusammen sind, doch weitaus mehr Anime und ähnliches wieder und finde das auch schön. Es ist aber häufig ein sehr ähnlicher Stil und ich fand es jetzt sehr, sehr angenehm, dieses Klassische mal zu haben, weil es auch eben dieser klassischen Sage entspricht eher. Ne? Also wenn ich da jetzt so ein Digimon oder Pokémon oder irgendwas Anime gesehen hätte, es hätte irgendwie sich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Und von daher fand ich es echt schön. Also mir sehr gut gefallen. Du hast vielleicht noch was zur Musik zu sagen. Ich habe gleich auch noch was zur Musik zu sagen. Du hast den Stil angesprochen. Und das ist der, ich glaube, 8. Animationsfilm, den Toei gemacht hat. Und du sagtest, der Stil wäre sehr klassisch. Die haben halt vorher 7 Filme gemacht in ziemlich genau dem Stil, den du gerade angesprochen hast. Und haben dann den 8. eben so ein bisschen stilisiert. Und das hat vor allem dazu geführt, dass der Film heute ein Klassiker geworden ist, im Geheimen. Es gibt eigentlich keine DVD-Veröffentlichung, keine gute, keine aktuelle. Der Film gilt als absoluter Geheimtipp. Also es gibt eben die japanische Synchro, die englische Synchro. Der ist auf Deutsch, glaube ich, nie erschienen. Schade. Und ist also auch so ein Ding, das gehört einfach mal auf DVD veröffentlicht oder auf Blu-ray mit einer schönen Dokumentation darüber. Denn der Film hat schon auch Einfluss gehabt. Also angeblich, ich habe das nicht wirklich hundertprozentig bestätigt gesehen, aber es gibt so einen, irgendwer hat auf irgendeinem Cartoon-Kanal mal behauptet, das sei so, ist dieser Film eine direkte Inspirationsquelle gewesen für Samurai Jack. Das ist eine Serie, die ich hier auch fast komplett mal durchgesprochen habe. Klammer auf, irgendwann kommt die Besprechung zur 5. Staffel. Ich schaffe das noch. Irgendwann muss das mal passen. Ich verspreche, die seit ungefähr einem halben Jahr. Aber die kommt vielleicht auch noch. Aber das sieht man gerade im Charakterdesign sehr, sehr deutlich. Also auch der große, tumbe Typ aus dem Dorf, das könnte die Figur aus Samurai Jack sein. Dieser Feuergott, gegen den Susanoo kämpft, könnte 1:1 auch in Samurai Jack, so wie er ist, eben auftauchen. Der ganze Stil, diese sehr flächigen Farben, wenige Schattierungen, das sind alles Dinge, die findet man auch in Samurai Jack wieder. Und das finde ich ganz abgefahren. Also das sind so, also diesen japanischen Anstrich, den Samurai Jack hat, abseits des dieses klassischen amerikanischen Cartoon-Elements, der kommt eben aus diesem Film. Wobei Toei sich damals aufgestellt hat, so ein bisschen als das japanische Disney. Also die haben eben auch versucht, eben Animationsfilme im großen Stil anzufertigen wie Disney, haben damit auch riesen Erfolg gehabt, machen das ja bis heute. Wir gucken uns ja gerade durch die Digimon-Filme, die neuen, also Digimon Tri, und die sind ja alle von Toei mitproduziert. Und Toei hat auch Dragon Ball produziert, dadurch dann vielleicht auch Parallelen. Toei hat Digimon natürlich auch, und Sailor Moon haben, glaube ich, auch gemacht. So, das sind so, also alles, was klassisch auch hier in Deutschland gilt, stammt irgendwo ein bisschen auch aus der Feder von Toei. Und was ich in diesem Film aber spannend finde, ist, diese ganze Dynamik, gerade die Dynamik der Tiere, ist eigentlich eher Bugs Bunny. So diese ganze Interaktion, so dieser Humor, dass der Schwanz des Tigers runtergeht wie eine Schranke, die Geräusche dazu, also diese sehr anachronistische auch mit den beiden Figuren. Das stimmt. In diesen Unterhaltungen auch. Das ist eigentlich eher Bugs Bunny. Und das passt halt auch gut in die Zeit der 60er Jahre, wo Bugs Bunny so ein bisschen die Hochzeit auch hatte. Ja, das stimmt. Das stimmt, also diese Tierfiguren sind auch vom Empfinden für mich nochmal anders gestaltet als die Menschenfiguren. Ja. Die haben mich sehr an das bisschen, was ich davon kenne, erinnert, von diesem Papierfigurentheater, das man in Japan kennt. Also diese Papierfiguren ausgeschnitten, auf Holzstäbchen geklebt und dann wird da wie so ein Puppentheater gemacht mit. Weil die so dieses häufig sehr frontal gezeigt sind, also wenig Seitenperspektive. Die Gesichter sehr schlicht gestaltet mit sehr, sehr leicht veränderbarem Ausdruck. Also einfach mal die Augenbrauen nach oben oder nach unten in der Mitte oder so. Aber wenig Detailtiefe, sage ich mal. Während die Tiere, wie du schon sagst, tatsächlich eher so an diese Cartoon-Tiere erinnern. Also dieser kleine Hase ist in vielen Stellen wesentlich agiler als Susanoo. Ja. Susanoo. Wirkt auch ganz anders in dem Zusammenhang so. Also, aber es ist insgesamt sehr stimmig. Ja. Also es passt alles sehr gut zusammen dabei, weil die grundlegende Gestaltung der Farbigkeit und wie rund oder nicht rund die Figuren sind und so sehr einheitlich ist. Die Hintergründe sind wunderschön, also dieser Kristallpalast ist einfach, es ist eine andere Welt und auch dann später, wo sie dann in diesem Dorf sind, wo seine Schwester ist, wo dann diese Party veranstaltet wird, da sind Sequenzen drin, die erinnern an Fantasia von Disney. So, wo du denkst, okay, die haben sich da definitiv irgendwie inspirieren lassen bei den Disney-Filmen. Mhm. So, dass man merkt da einfach an allen Ecken irgendwo die Inspiration aus dem Westen, aber eben verbunden mit der Tradition, mit den traditionellen Bildern eben des Ostens. Ja. Und das ist echt ein Mix, der komplett aufgeht für mich. Also das ist echt, also als Endergebnis ist dieser Film wirklich derartig stimmig. Mhm. Dass also jedes einzelne Bild am Anfang, diese Szene auf dem Meer, wo die Wellen so schlagen, das erinnert an diese alte Illustration mit den Wellen. Genau, diese Spiralen, die sich so bilden quasi in den Wellen. Das ist nicht so ganz detailliert, das würde in den Film nicht reinpassen, aber es erinnert sehr stark auch so an diese Illustration. Und es ist, also künstlerisch ist der Film echt super anspruchsvoll und wirkt auf den ersten Blick sehr simpel, aber in seiner Simplizität einfach derartig konsequent und stimmig, dass es einfach echt großartig ist und freudig ist. Oh ja. Die Musik hattest du angesprochen. Ich hatte die Musik angesprochen. Ist von Akira Ikufube, der zur gleichen Zeit auch fleißig für Toho die Godzilla-Musik gemacht hat, also für die ganzen Kaiju-Filme. Und das hört man. Das sind so diese großen Bläser und Trommeln und ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Also das sind Songs, da könnte, wenn jetzt Godzilla durchs Bild liefe, wäre das überhaupt kein, wäre das nicht falsch oder sowas. Es würde auf jeden Fall passen. Und also das wird auch den Bildern gerecht. Die Bilder sind auch sehr imposant, obwohl Susanoo sehr klein ist, was ja an Kraft und an Imposanz auch mitbringt, ist einfach, das passt auch zu dieser epischen, kräftigen Musik und die Bilder, die Bildgewalt, die Hintergründe, all das, alles andere an Musik, so ganz leichte Hafenmusik oder irgendwas, Elemente sind drin, das kommt manchmal vor, aber das hätte dem Film selber nicht gepasst und also die schwere, kräftige Musik von Ikufube passt da mega gut. Ja. Was ich noch anmerken möchte, ist, es sind so ein paar kleine Details drin, die ich in eine Szene festmachen möchte. Als in der Endkampf gegen diesen Eight-Headed Dragon kommt, gibt es eine Sequenz, wo man erst sieht, wie ein Kopf und Susanoo gegeneinander kämpfen. Und dann sieht man plötzlich kurz nur nach Himmel, als hätten die sich zu schnell im Kampf bewegt, um von der Kamera noch eingefangen zu werden. Ja. Was so eine Dynamik in diesem Film widerspiegeln. Das hat man an ein paar Stellen, wo genau das passiert. Und natürlich ist das nicht passiert, weil das Ding ist halt gezeichnet. Ja, klar. Aber das ist toll gemacht mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail und zu der Dynamik, auch ein Verständnis für die Dynamik. Und genau, das sind diese Dinge, die später in Samurai Jack drin sind. Cool. Das ist exakt genau diese Dynamik. Und ich habe Samurai Jack halt vorher gesehen, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und mir sind die Augen fast übergegangen, wo ich gesagt habe, krass, das war schon 40 Jahre vorher möglich. Und dann eben in einem japanischen Animationsmaßstab eben auch schon drin. Das war faszinierend für mich zu sehen. Also ich würde vielleicht noch, ich kann den Finger gerade nicht drauflegen, welches sind und den Namen auch nicht benennen, aber ich würde die Quellen für Samurai Jack schon noch bei 2, 3 anderen Filmen mitsuchen. Aber The Prince and the Eight-Headed Dragon dürfte definitiv eine der Hauptquellen gewesen sein für Samurai Jack. Und das fand ich in dem Sinne sehr schön. Und das war auch meine Motivation zu sagen, wir nehmen den Film, obwohl ich ihn schon gesehen habe. Und ja, es gibt Menschen, die sagen, ich gucke nur Sachen für den Japan Red, die ich noch nicht kenne. Kann man machen, ist legitim. Ich habe für diese Liste aber Dinge herausgenommen, die für mich so ein bisschen Anime auch ausmachen. Und da gehört dieser Film und ein späterer Film, den wir auf der Liste haben, ich glaube von 10 Jahre später, aus den späten frühen 70ern oder sowas, Taro the Dragon Boy, den wir noch im Programm haben, eben auch dazu. Klassische Animes, die auch stilprägend gewesen sind. Aber da kommen wir dann entsprechend dazu, wenn wir soweit sind. Und im Punkt neu, für mich sind alle diese Filme neu. Ja. Und daher passt's wieder. Genau. Und dann im Zweifelsfall hole ich mir den Ersteindruck dann eben dann durch dich. Genau. Gut, das soll's für heute gewesen sein. Wir versuchen, die nächste Folge ein bisschen zügiger rauszuhauen, weil ich ja auch krank war. Mhm. Vielleicht hört man's noch ein bisschen. Ich bin noch so ein bisschen verschnieft. Versuchen aber die nächste Folge ein bisschen früher dann hinten raus dazu zu geben, damit wir unser Pensum auch schaffen, weil wir möchten schon gerne 8 Japanuary-Folgen machen. Und was wir schon mal ankündigen können, und da freuen wir uns extrem drüber, als Abschluss des Japanuaries hier bei Nerd Not Nerd wird es unser großes Digimon Adventure Special geben. Woo! Da könnt ihr euch richtig drauf freuen, weil da haben wir hart Bock drauf. Wir haben jetzt Digimon gebinged wie nichts Gutes, glaube ich. Oh ja. Sind mit Digimon Adventure 1 und 2 durch und kämpfen uns gerade noch, kämpfen kann man nicht sagen, das ist gemein, aber arbeiten uns gerade noch durch Digimon Tree. Und das gibt's am Ende Januar, Anfang Februar dann eben als Abschluss des Japanuary. Gut, dann Japanuary-mon. wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Auf Wiedersehen. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohle-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!